Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Vor 65 Jahren begann der ungarische Volksaufstand. Am 23. Oktober 1956 kam es am Abend zu einer Großdemonstration der Budapester Studenten und Studentinnen, an die sich tausende Hauptstädter anschlossen. Die Regierung reagierte, indem sie auf die Menge schießen ließ. Damit begann der Kampf der Ungarn für Freiheit und Demokratie, der 13 Tage dauerte. Dann schlugen 60.000 sowjetische Soldaten den Aufstand blutig nieder. Zu dieser Sendung, die an den Ungarn-Aufstand erinnert, begrüßt sie am Mikrofon Margarete Wohlan. Und ich beginne mit einer kleinen Collage von Aufnahmen aus den 13 Tagen, eingerahmt von Marschmusik, gesendet im RIAS zum 10. Jahrestag des Aufstands. Vor dem Hotel Astoria sah ich 7 russische Panzer, die die Russen kampflos der Bevölkerung übergeben hatten. Auf diesen Panzern waren ungarische Zivilisten mit rot-weiß-grünen Fahnen und mit vielen Blumen. Eben ist ein ungarischer Lastwagen noch vorbeigekommen, ich habe sie aufgehalten. Sie sind aber weitergefahren. Der Fahrer hat gesagt, ja, da hat Magyarova, 2 Kilometer, Frau und kleines Kind. Ich habe gesagt, fahren Sie rechts, dort Kütnich. Und jetzt haben Sie mit einem ganz kurzen Feuerstoß den Wagen in Brand geschossen. Die Flammen schlagen jetzt hoch. Völker der Welt, im Namen der Gerechtigkeit und Freiheit, helft! Das Schiff sinkt, das Licht schwindet, die Schatten werden von Stunde zu Stunde dunkler über der Erde Ungarns. Hört den Hilferuf, marschiert vorwärts und reicht uns eure brüderliche Hand. Rettet uns! Hilfe! Hilfe! SOS! Rettet uns! Gott mit euch und uns! Worte eines unbekannten Sprechers von einem nicht identifizierten ungarischen Freiheitssender. Am 4. November 1956 hat sie der Sprecher an die Welt gerichtet, als Appell der Aufständischen. Harald Hurwitz erzählt ein Jahr nach dem Ungarnaufstand im Oktober 1957 die damaligen dramatischen Ereignisse nach. Er beginnt aber seinen Beitrag mit den Vereinten Nationen, die kurz zuvor, im Juni 1957, ihre Sicht auf den Ungarnaufstand veröffentlicht haben. Dabei spart der Autor nicht mit Kritik an der UNO, der nicht nur von den Ungarn Versagen vorgeworfen wurde. Der Sonderausschuss der Vereinten Nationen zur Untersuchung des ungarischen Freiheitskampfes legte am 20. Juni 1957 der Weltöffentlichkeit einen umfassenden Bericht über die Vorgänge in Ungarn im Oktober und November 1956 vor. Er kam zu folgenden 3 Hauptschlussfolgerungen. Erstens, die ungarische Revolution war eine spontane nationale Erhebung, die aus einer seit langem bestehenden Unzufriedenheit entstand und von außen nicht unterstützt wurde. Sie stellte in keiner Weise eine Gegenrevolution dar. Zweitens, die massive Intervention der Sowjetunion erfolgte zu dem Zweck, einen Volksaufstand niederzuwerfen und eine legale ungarische Regierung zu stürzen. Drittens, das gegenwärtige Kadar-Regime hat nicht die Unterstützung des Volkes. Ungarn 1956. Ungarn in den letzten 12 Jahren hat einen Lebensstandard gehabt, das unter jedem Niveau war. Obwohl man immer behauptet hatte, der Lebensstandard ist gut, war es unter den Menschenwürde. Es war am Abend des 27. Juni 1956 in Budapest. Bei einer Versammlung des Petőfi-Clubs, einer Vereinigung ungarischer Schriftsteller, war unter anderem auch ein westlicher Journalist anwesend. Er berichtete: Die Versammlung des Petöfi-Clubs fand in einem kleinen Theater in der Vazi-Uzo statt, das ungefähr 800 Sitzplätze hat. Sie war für 19 Uhr anberaumt, aber bereits kurz nach 16 Uhr war der Raum überfüllt. Bis 3:30 Uhr morgens dauerte die Sitzung. Und während dieser 9 Stunden geschah es wohl zum ersten Mal seit dem Beginn der kommunistischen Herrschaft, dass die Ungarn wirklich sagen konnten, was ihnen am Herzen lag. Als Márton Horváth, der Chefredakteur von Szabad Nép, das Podium betrat, um das Regime zu verteidigen, wurde er 3-mal niedergeschrien. Daraufhin rief er: Wagt es nicht, die Partei zu beschimpfen, doch da standen einige auf und riefen zurück: Die Partei, das sind wir. Dann fragte einer: Wie kommen wir überhaupt dazu, dieses einen Petöfi-Club zu nennen? Petöfi kämpfte für Pressefreiheit. Was wir nicht haben, rief ein anderer, und Horváth sagte: Das stimmt. Und jemand rief: Das sagen Sie uns? Sie sind Chefredakteur der Parteizeitung. Und Horváth zuckte die Achseln. Am 14. Oktober schrieb ein führender jugoslawischer Nationalökonom in einem Brief aus Budapest: Die Menschen hier lehnen es ab, in der alten Weise zu leben. Und die Führung kann auch nicht mehr regieren wie früher. Die Voraussetzungen für einen Aufstand sind gegeben. Wer würde ihn führen, wenn die Partei ihre Autorität über die Massen verloren hat? Am Dienstag, dem 23. Oktober, demonstrierten die Studenten in den Straßen von Budapest. Zunächst waren es nur Studenten, denen sich jedoch junge Arbeiter, Passanten, Straßenbahnschaffner, Soldaten, alte Leute und Gymnasiasten anschlossen. Bald zählte die Menge Zehntausende. Die Straßen dröhnten von Parolen. Wir wollen eine neue Führung. Wir vertrauen auf Imre Nagy. Die Rufe pflanzten sich immer weiter fort. Das Ausland wurde aufmerksam. Und schon am Abend brachten die westlichen Rundfunkstationen: Mehr als 10.000 Studenten versammelten sich zu 2 Demonstrationszügen und forderten in Sprechchören den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn und eine neue, frei gewählte Regierung. Als sich die Massen zum Gebäude des Budapester Rundfunks drängten... Die Demonstranten hatten von Radio Budapest verlangt, alle ihre Forderungen über den Äther zu senden. Doch es zogen bewaffnete Einheiten der Staatssicherheitspolizei, der AWO, in das Rundfunkgebäude. Das war um 19.30 Uhr. Und eine halbe Stunde später tönte dann die Stimme des ersten Parteisekretärs Erno Gerl. So der Bericht eines der Demonstranten. Wir waren in dem Gebäude, aber unsere Hände waren gebunden. Nicht unsere Stimme, sondern die Erno Gerls tönte über das Radio mit einer der schändlichsten Reden unserer Zeit. Wir verlangten, dass mit derartigen Sendungen ein Ende zu machen ist. Wir versuchten, in das Gebäude einzudringen. Der AWO-Kommandeur befahl einen Angriff mit Bajonetten. Wir hörten die Schreie der ersten Verwundeten. Wir versuchten, die AWO zurückzuhalten, flehten sie an, nicht zu schießen. Dann, wir fanden Waffen. Die Belagerung begann. Es war die erste Schlacht der Revolution. In den Mittagsstunden wurde in einem der Budapester Rundfunkgebäude gekämpft. Man hörte in einer der Sendungen aus Budapest Schüsse und Schreie. Von einem Sprecher wurde in einer Sendung gesagt, dass in den Studios gekämpft werde. Gegen 14 Uhr waren die Aufständischen aus dem Rundfunkgebäude wieder abgedrängt worden. Inzwischen hatte der Liberalkommunist Imre Nagy vergeblich versucht, Hunderttausende vor dem Parlamentsgebäude zu beruhigen. Der Untersuchungsausschuss der Vereinten Nationen, der Augenzeugenberichte auswertete, schildert, wie Nagy dann Gerö traf und nach einem heftigen Streit das Parlament verließ. Als er die Treppe herunterging, wurde er festgehalten und zum Parteihauptquartier gebracht. Dem Beweismaterial zufolge befand sich Nagy am Mittwoch, Donnerstag und fast den ganzen Freitag über im Parteihauptquartier. Anfangs durfte ihn niemand besuchen und er durfte weder angerufen werden noch selbst telefonieren. Die meiste Zeit blieb er in seinem Zimmer eingeschlossen. Um 8.30 Uhr am Mittwoch, dem 24. Oktober, hatte Radio Budapest gemeldet: Imre Nagy ist Ministerpräsident geworden. Dies beschloss das Zentralkomitee, ohne dass Imre Nagy es wusste. In den Straßen Budapests kämpften Sowjetpanzer und AWO-Verbände gegen das Volk, während Radio Budapest verkündete: Die Regierung war auf derartige hinterhältige Angriffe nicht vorbereitet und hat sich deshalb gemäß den Bestimmungen des Warschauer Paktes an die in Ungarn stationierten sowjetischen Verbände um Hilfe gewandt. Zu dieser Zeit Zwischen 10 und 11 Uhr am Mittwochvormittag näherten sich jedoch schon bewaffnete Gruppen von Demonstranten dem Parteihauptquartier und dem Platz vor dem Parlamentsgebäude. Ernő Gerő zeigte sich sehr beunruhigt, obwohl beide Gebäude durch sowjetische Panzer bewacht wurden. Er diktierte eine Ansprache und händigte sie Nagy aus. Nagy sagte, dass er niemals diese Rede halten würde. Die Eröffnungsworte lauteten: Ihr rebellischen, faschistischen Banditen. Der Text ging einige Male zwischen ihnen hin und her, dann sprach Nagy auf ein Tonband, das sofort zum Rundfunk gebracht wurde. Um 12.10 Uhr war seine Stimme über Radio Budapest zu hören. Volk von Budapest, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, teile ich euch mit, dass niemand unter Anklage gestellt wird, der bis heute um 14 Uhr die Waffen niederlegt und zu kämpfen aufhört. 6 Minuten vor dieser Zeit meldete dann Radio Budapest: Achtung, Achtung, in wenigen Minuten ist es 14 Uhr. Wer sich vor diesem Zeitpunkt ergibt, kommt nicht vor ein Kriegsgericht. Achtung, Achtung. Und 7 Minuten später? 14.07 Uhr. Die Regierung hat die Frist zur Kapitulation unter Amnestie bis 18 Uhr verlängert. Um 17.45 Uhr sagte der Sprecher: Es ist noch eine Viertelstunde Zeit, um diesen sinnlosen Kampf abzubrechen. Denkt an eure Familien. Kurz nach 18 Uhr hörte man aus Budapest leichte Unterhaltungsmusik. Um 20 Uhr dann wieder die Meldung: Schwere Kämpfe sind noch im Gange. Vor dem Gebäude des Parteikomitees im Stadtbezirk 13 und in der Nähe der Baracke am Robert-Carrey-Platz wird noch gekämpft. Bis zum nächsten Vormittag, Donnerstag, dem 25. Oktober, hatten sich dann jedoch die Kämpfe zum größten Teil gelegt. Die Bevölkerung aber blieb auf den Straßen Budapests. Sie demonstrierten meist unbewaffnet und es gab erregte Diskussionen mit Sowjetsoldaten, die sich belehren ließen, dass sie nicht gegen konterrevolutionäre Banditen, sondern gegen Arbeiter und Studenten eingesetzt wurden. Ein Ingenieur, der zu dieser Zeit aus Budapest kam, berichtete an der österreichisch-ungarischen Grenze von einer solchen Begegnung. Ich hatte erst am Donnerstagvormittag das Hotel verlassen. Und vor dem Hotel Astoria sah ich 7 russische Panzer, die Russen kampflos der Bevölkerung übergeben hatten. Auf diesen Panzern waren ungarische Zivilisten mit rot-weiß-grünen Fahnen und mit vielen Blumen. Einige ungarische Lastwagen mit ungarischem Militär fuhren auf diese Ansammlung zu. Und als sie die Ungarn auf den Panzern sahen, haben sie sofort kehrt gemacht und der Bevölkerung gedeutet, dass sie nicht schießen würden. Dann fuhren diese Sowjetpanzer, auf denen ungarische Demonstranten mit Fahnen und Blumen Platz genommen hatten, zum Parlamentsgebäude. Dort vor dem Parlamentsgebäude waren 20.000 bis 25.000 unbewaffnete Menschen versammelt, auch Frauen und Kinder. Sie wollten Imre Nagy sehen und riefen: Nieder mit Gerő! Auch redeten sie mit der Besatzung der anderen Sowjetpanzer, die dort standen. Gerade sagte ein Sowjetkommandeur: Ich habe Frau und Kinder. Sie warten auf mich. Ich will überhaupt nicht in Ungarn bleiben. Da wurden sie alle von Maschinengewehrfeuer unterbrochen. 3 Salven kamen von den Dächern der umliegenden Häuser. Die AWO hatte auf uns geschossen. Das war wenige Minuten vor 12 Uhr am Donnerstagvormittag. Um 12.33 Uhr verlas dann Radio Budapest ein Kommuniqué des Politbüros. Auf seiner heutigen Sitzung enthob das Politbüro des Zentralkomitees der Ungarischen Arbeiterpartei den Genossen Ernő Gerő seines Postens als erster Sekretär des Zentralkomitees. Dieses Kommuniqué wurde dann mehrfach wiederholt, jeweils mit dem Aufruf endend: Ungarn, beflaggt eure Häuser mit der Landesfahne. Der Korrespondent der New York Times, John McCormick, meldete zu dieser Zeit aus Budapest: Das Massaker vor dem Parlament rief den Aufstand wieder zu neuem Leben. Gegen 16 Uhr wurden Flugblätter verteilt von Arbeitern und Studenten. Darin hieß es: Wir rufen alle Ungarn zu einem Generalstreik. Und auch am nächsten Tag, Freitag, den 26. Oktober, meldete McCormick seiner Zeitung: Es herrscht Krieg. Es gibt kein Zeichen des Nachlassens am vierten Tage des Aufstandes. Hören wir dazu einen Augenzeugenbericht aus jenen Tagen. Welche Erlebnisse, welche Eindrücke haben Sie da gehabt? Hauptsächlich haben Jugendliche. gekämpft, von 15 bis 20. Das Sie sagen von 15? Von 15 an, schon von 10-jährigen Buben an haben die Kinder gekämpft. Ja, was kann ein 10-jähriger tun? Ein 10-jähriger Bub hat zum Beispiel 4 Tanks ausgeschossen mit Benzinflaschen. Die brennenden Benzinflaschen hat er auf die Tanks geworfen und dann hat man ihn niedergeschossen. Und über Budapest hinaus hatte sich die Revolution über das ganze Land ausgebreitet. Revolutionsräte waren vielerorts schon am 24. und 25. Oktober gegründet worden. Ihr Hauptziel war es, dem ungarischen Volk eine wahre Kontrolle über die örtliche Verwaltung wie über ihre Fabriken zu sichern. Und es gab auch schon Revolutionsräte mit einer eigenen Rundfunkstation. Freies Radio Győr, Miskolc, Debrecen, Dunapentele, Szombathely. Der ostungarische Rundfunk verbreitete in den Nachmittagsstunden unter vielen anderen Aufrufen einen Aufruf von Arbeiterräten aus Ostungarn. Die Arbeiterräte der Komitate Csatmár und anderer Städte haben sich gebildet. Der Generalstreik ist ausgerufen. Die Räte haben folgende Forderungen vorgetragen. Erstens, sowjetische Truppen sollen das Land sofort verlassen. Zweitens, die Bildung einer neuen nationalen Regierung. Drittens, Streikrecht für die Arbeiter. Solange diese Forderungen nicht erfüllt sind, wird weiter gestreikt. Ausgenommen sind Kraftwerke, Lebensmittelbetriebe und die Presse. Und an der österreichisch-ungarischen Grenze hörte man... Die ungarischen Truppen in diesem Gebiet haben sich ja den Aufständischen angeschlossen. Sind vollkommen, das ganze Westungarn ist von den Aufständischen fest in der Hand. Und von einem anderen Grenzort am rot-weiß-roten Schlagbaum wurde berichtet... Die Menge kommt jetzt hierher zur ungarischen Grenzstelle. Es sind Zivilisten, Männer und Frauen, es werden immer mehr. Und sie singen und brechen immer wieder in Rufe aus. Und da drüben am ungarischen Zollhaus, es ist 100 Meter von uns entfernt. Da wird offensichtlich jetzt eine Fahne heruntergerissen. Und jetzt sehe ich es genauer. Man hat die ungarische Fahne mit dem roten Stern heruntergerissen und hat dafür die alten Farben rot-weiß-grün aufgezogen. Freiheit und Selbstbestimmung fordernd, die Nationalhymne auf den Lippen und beseelt von der Hoffnung, einer besseren Zukunft entgegenzugehen, so nahm in diesen Tagen das Volk in Ungarn von seinem Land, seinen Dörfern, Städten und Fabriken Besitz. Noch herrschte Generalstreik, aber schon der 5. Tag des Aufstandes brachte eine neue Regierung. Sonnabend, den 27. Oktober. Mehr als 12 Minister wurden ausgewechselt. Von diesen gehörten 5 früher den noch verbotenen Parteien der kleinen Landwirte und nationalen Bauern an. Als Antikommunisten waren Bela Kovac und Zoltán Tildy bekannt. Ferner wurde Georg Lukács, einer der bekanntesten marxistischen Philosophen und Literaturhistoriker, Minister für Kultur. Österreichische und deutsche Journalisten konnten jetzt auch nach Budapest und von dort aus berichten. Eben bahnen wir uns einen Weg, zerschossene Autos und Glasscherben liegen haufenweise überall herum. Die Budapester scheinen heute das erste Mal sozusagen zu besichtigen, was sich alles hier abgespielt hat. Und jetzt sehen wir in einer Hauptstraße 10, vielleicht sogar 20 Straßenbahnwagen stehen, alle schwer beschädigt. 2, 3 davon sind umgeworfen, die Oberleitungen hängen herunter. Die Litfaßsäulen sind umgeschmissen. Drüben steht ein Auto vollkommen zerschunden und zerfahren. Die ungarische Regierung hat aufgefordert, genau zu folgen den nach wie vor, also ihren Weisungen. Sie sagen, dass der Wunsch dem Wünschen des Volkes schon völlig und ganz entsprochen worden sei. Nun, das Volk will aber eigentlich keine Volksdemokratie mehr, sondern sie wollen im Grunde genommen freie Wahlen. Und besonders, das Volk wollte Abzug der Sowjettruppen aus Ungarn. Sonntag, 28. Oktober. 17.45 Uhr. Über Radio Budapest spricht Ministerpräsident Imre Nagy zur ungarischen Nation. Ungarns Volk. Eine größere Erschütterung hat unser Vaterland noch nie erlebt. Die Regierung ist nicht der Ansicht, dass die jetzige große Volkserhebung eine Gegenrevolution ist. Es steht jedoch fest, dass sich in dieser Erhebung eine unser ganzes Volk umfassende und zusammenschweißende demokratische Bewegung entwickelt hat. Wir werden nach der Wiederherstellung der Ordnung eine neue einheitliche Staatspolizei schaffen und werden gleichzeitig den Staatssicherheitsdienst auflösen. Die ungarische Regierung ist mit der Sowjetregierung übereingekommen, dass die sowjetischen Truppen im selben Augenblick, in dem sich dieses neue Sicherheitsorgan endgültig gebildet hat, aus der Hauptstadt zurückgezogen werden und Budapest verlassen. Ferner kündigte Nagy Verhandlungen mit den Sowjets über die Zurückziehung aller in Ungarn stationierten Streitkräfte an. Doch diese Zugeständnisse, jetzt genügten sie nicht mehr. Sofortige Auflösung des kommunistischen Regimes und sofortige Aufkündigung des Warschauer Paktes. Ein Kompromiss gibt es nicht und die einzige Lösung ist, sofort eine Koalitionsregierung bilden, das vorläufig die Macht führt bis zur neuen Wahlen. Budapest, 30. Oktober. Imre Nagy erklärt: Die Regierung steht vor einer für die Nation lebenswichtigen Entscheidung. Im Interesse einer weiteren Demokratisierung hat das Kabinett das Einparteiensystem abgeschafft und beschlossen, zu einer Regierungsform zurückzukehren, die, ähnlich wie im Jahre 1945, auf der demokratischen Zusammenarbeit der Koalitionsparteien beruht. Es war eine echte Koalitionsregierung. Auch die Sozialdemokraten waren aufgefordert, teilzunehmen. Und alle revolutionären Räte, die sich in den Tagen des Aufstandes gebildet hatten, ob in den Städten oder auf dem Lande, ob in den Fabriken, den Universitäten oder bei der Armee, sowie auch alle Revolutionsräte des bewaffneten Freiheitskampfes wurden voll anerkannt. Budapest, 31. Oktober. Die Sowjettruppen verlassen die Stadt. Allem Anschein nach hat die Revolution gesiegt. Wie ist in Budapest die Situation? Ja, also es ist so, jeder Ungar sagt, er steckt sich stolz an seine nationalen Kokarden jetzt. Und was das Volk will, ist, dass sie völlig unabhängig sind mit freien Wahlen und dass sie genauso mit den Russen verhandeln können und verkehren können wie mit den Westmächten. Wie ist in Budapest zurzeit die Versorgung mit Lebensmittel, Strom? Also bitte, das Wichtigste, was die Bevölkerung sich jetzt wünscht, ist, dass das Blutvergießen eingestellt wird. Ansonsten Strom fängt langsam wieder an. Langsam funktionieren auch wieder die Verkehrsmittel in Budapest und vor allem aus den Provinzstädten werden schon Lebensmittel nach Budapest befördert. In der kurzen Zeitspanne vom 31. Oktober bis zum 3. November konsolidierte sich die Macht unserer ungarischen Revolution. Ordnung wurde wiederhergestellt, Anarchie vermieden, ja, und unsere Arbeiter setzten die Produktion wieder in Gang. Doch parallel mit dieser Entwicklung, in diesen friedfertigen Aufbau hinein, drohte eine neue Gefahr. Die Revolutionär halten unten Westungarn fest in die Hände. Sie haben nur eine Angst, dass von Tschechoslowakei die russische Panzer kommen. Davon haben sie jetzt momentan eine Angst. Es war die Zeit, dass sich Imre Nagy bemühte im Parlament um eine Verständigung mit allen revolutionären Kräften unserer Nation. Es war die Zeit, in der Reporter von Radio Wien und RIAS Berlin mit einem Aufnahmegerät in Budapest waren. Mittwoch, 31. Oktober. Die Leute gehen selbstverständlich auf der Straße und jetzt sind wir mit unserem Wagen bis vor das Parlament gefahren. Vor wenigen Stunden, kann man diesen Fall noch sagen, standen hier noch die Panzer, denn das war der Sitz der Kommunistischen Partei. Jetzt scheint es allerdings, als ob fast jeder in das Parlament hineingeht. Allerdings sind hier, wie ich sehen kann, die Haupttore noch geschlossen. Jetzt kommt die echte Freude. Freiheit. Jetzt ruft mir soeben jemand zu, es kommt die echte Freiheit. Nun, wir wollen es für Ungarn hoffen. Und nun betreten wir das Haus. Ein Wagen nach dem anderen fährt in das Regierungsgebäude und wir betreten nun auch das ungarische Parlamentsgebäude in Budapest. Und wieder melden wir uns aus dem Vorzimmer des Ministerpräsidenten Nagy. Noch immer dauern seine Sitzungen mit den verschiedenen Arbeiterdelegationen aus allen Teilen Ungarns an. Ein Bild, was man, glaube ich, nicht so schnell vergessen wird. Dieser Raum mit Teppichen ausgelegt, mit dunkel getäfelten Wänden. Das Ganze ein Parlamentsgebäude, das, wenn man durch die Gänge geht, einen Eindruck vermittelt von der einstigen Großzügigkeit und Pracht dieses ungarischen Parlaments. Und es gehört vielleicht noch zur Atmosphäre dieses Zimmers Folgendes hinzuzufügen. Am Kleiderhaken, an dem die Mäntel und Hüte hängen, hängt eine Maschinenpistole. Und ich glaube, nichts deutlicher kann die Situation hier an diesem Nachmittag in Budapest skizzieren. Und neben uns sitzt ein Vertreter des Revolutionskomitees westlich der Donau. Was sind Ihre Vorstellungen, was erreicht werden soll? Vielleicht mit zwei Worten kann ich es sagen. Außenpolitik, Unabhängigkeit und keine Betonung einer russisch-ungarischen Freundschaft. Und Innenpolitik, Freiheit, freie Wahlen, Demokratie, aber wahre Demokratie. Ja, das heißt die Bildung politischer Parteien, das heißt politische Meinungsfreiheit, das heißt Freiheit des Glaubens. Sehen Sie, ich bin ein Revolutionär. Das ist eine Überraschung für mich auch. Ich habe vier Kinder, bin ein Ingenieur und vor einer Woche interessierte mich hauptsächlich Fußball. Jetzt aber habe ich meine eigene Meinung. Das ist meine eigene Meinung. Ich weiß nicht, unsere Kollegen denken sehr oft, dass... Unser Mikrofon begleitete dann Imre Nagy bis auf den Balkon des Parlamentsgebäudes. Von hier aus sprach er zur Menge. Ich spreche wieder zu euch, ungarische Brüder, mit warmer, inniger Liebe. Wir dulden überhaupt keine Einmischung in die ungarischen internen Angelegenheiten. Liebe Freunde, die Menge ruft Ruski nach Hause, Ruski nach Hause. Ungarische Freunde, Brüder. Schon am heutigen Tage haben wir die Verhandlungen mit den sowjetischen Truppen über die totale Verlassung des Landes begonnen. Wir haben die Verhandlungen über die Kündigung der Obligationen, die uns aus dem Warschauer Vertrag belasten, angefangen. Wir verlangen etwas Geduld für diese Arbeit von euch. Nagy forderte Geduld und man hörte auf ihn und man verständigte sich. Über Nacht hatten sich demokratische Parteien gebildet und eine freie Presse. Nirgends wurde eine ernstzunehmende Stimme laut, die sich gegen eine freie sozialistische Wirtschaftsordnung wandte. Moskau aber setzte alles daran, diesen Weg der Selbstbestimmung Ungarns zu verhindern. Das Volk wollte freie Wahlen und den Austritt aus dem Warschauer Pakt. Die Erfüllung dieser Forderungen würde jedoch das Ende der sowjetkommunistischen Alleinherrschaft in Ungarn bedeuten. Am 1. November meldete ein Delegierter der Räte aus Győr über ihren Freiheitssender: Imre Nagy gab uns ein persönliches Wort. Er würde abdanken, wenn er freie Wahlen nicht herbeiführen könne. Dagegen hatte János Kada, der erste Sekretär der neuen kommunistischen Partei, öffentlich nichts einzuwenden gewagt. Und als ein linksstehender italienischer Journalist ihn über die Zukunft des Kommunismus in Ungarn befragte, hatte er geantwortet: Das ist eine gute Frage. Es wird eine Opposition geben und keine Diktatur mehr. Diese Opposition wird aber auch gehört werden. da sie die nationalen Interessen Ungarns beherzigt und nicht die des internationalen Kommunismus. Und Georg Lukacs, der zu Imre Nagy stand, antwortete in diesen Tagen auf eine ähnliche Frage einem polnischen Redakteur noch deutlicher. In der Parteiführung wütet ein erbitterter Kampf zwischen zwei Richtungen. In freien Wahlen würden die Kommunisten 5, höchstens 10% der Stimmen erhalten. Möglicherweise würden sie sich dann gar nicht an der Regierung beteiligen, sondern in die Opposition gehen. Diese Konsequenz jedoch hinnehmen zu müssen, waren Janosch Kadar und die Sowjets nicht bereit. Donnerstag, den 1. November. Ein jugoslawischer Kommentar meldete aus Budapest. Gestern gaben Mikojan und Suslov, die als Vertreter der Sowjetunion zurzeit in Budapest walten, ihr Wort, es würden keine neuen Truppenverstärkungen ins Land geschickt und Verhandlungen über den Abzug der Sowjeteinheiten aus Ungarn seien aufgenommen. Zur selben Zeit erhielt jedoch die ungarische Regierung einwandfreie Berichte, dass sowjetische Panzer und motorisierte Infanterie immer noch über die Grenze ins Land einmarschierten. Nagy bestellte daraufhin den sowjetischen Botschafter Andropow zu sich ins Parlament. Er drohte: Wenn diese Truppen sich nicht zurückziehen, wird Ungarn den Warschauer Pakt kündigen. Und er sagte, dass seine Regierung sich jetzt an die Vereinten Nationen wenden würde. Als dann weitere Meldungen über Truppenbewegungen eintrafen, rief Imre Nagy den Botschafter Andropow nochmals zu sich. Es war 14 Uhr. Nagy unterrichtete den sowjetischen Botschafter davon, dass die ungarische Regierung mit sofortiger Wirkung aus dem Warschauer Pakt austrete und Ungarn zum neutralen Land erkläre. Janosch Kadar war anwesend. Er unterstützte Nagy. Und, wie der Untersuchungsausschuss der Vereinten Nationen feststellte, hat er sogar erklärt: Ich werde hinunter auf die Straße gehen und mit bloßen Händen gegen eure Panzer kämpfen. Jedoch am selben Abend noch fuhr er dann, Janosch Kadar, zu den Sowjets, um sich mit ihnen in aller Stille über den Verrat an der Revolution zu verständigen. Aus Wien meldete zu dieser Zeit unser Reporter Peter Schulze: Auch die Meldungen des heutigen Tages über die Lage in Budapest und in Ost- und Südungarn sind unübersichtlich und widersprechen sich in entscheidenden Punkten. Während sich verschiedene Wiener Zeitungen heute Vormittag von nicht namentlich genannten eigenen Korrespondenten melden ließen, dass sowjetische Truppen in konzentrischem Angriff auf Budapest vorrollen, Panzerverbände über die tschechoslowakisch-ungarische Grenze vorstoßen und zwei Divisionen von der Ukraine aus frontal gegen Mikolc, Tokaj, Czolnok und Debrecin angreifen, lauten die Meldungen aus Budapest selbst wesentlich ruhiger und auch glaubwürdiger. Die gestern Abend aufgekommene allgemeine Furcht vor einer umfassenden militärischen Aktion der sowjetischen Truppen hat sich heute etwas gelegt. Budapest am 2. und 3. November. Mit den widersprechendsten Meldungen konfrontiert, pendelte das ungarische Volk zwischen Furcht und Hoffnung. Ist irgendwie eine Gefahr, dass von irgendwoher russische Truppen hierher gezogen werden? Nein, augenblicklich nicht. Es war nach Mitteilungen von den ungarischen Grenzen, war zuerst eine Panzeransammlung in Komorn gemeldet worden. Und ich bin jetzt knapp vor 10 Minuten rübergekommen, hat mir einer erzählt, diese Panzer hätten sich zurückgezogen. Mit dem Bemerken, die Russen sagten zu ihnen, wenn ihr auf uns nicht schießt, schießen wir auf euch nicht. In den letzten Stunden vor Tagesanbruch des 4. November bahnte sich sogar eine Atmosphäre des Vertrauens und der Zuversicht an. Bis dann, um 5.15 Uhr am Sonntag, dem 4. November 1956, Imre Nagy über den Sender Radio Budapest bekannt geben ließ: Sowjetische Truppen haben im Morgengrauen zu einem Angriff auf unsere Hauptstadt angesetzt, mit der eindeutigen Absicht, die gesetzmäßige demokratische Regierung Ungarns zu stürzen. Unsere Truppen stehen mit den sowjetischen Kräften im Kampf. Es folgte die ungarische Nationalhymne. In Abständen von 2 Minuten wurde die gleiche Meldung sodann in Englisch, Französisch, Deutsch und Russisch mehrfach wiederholt. Und unser Reporter meldete aus Wien: Als heute Morgen die Glocken von Wien zum Frühgottesdienst riefen, eröffnete sowjetische Artillerie das Feuer auf Budapest. Der letzte Akt des größten und erschütterndsten Volksaufstandes unseres Jahrhunderts hatte begonnen. Inzwischen sind alle Nachrichtenverbindungen mit der ungarischen Hauptstadt abgerissen. Lediglich über die Funkstation der britischen Botschaft besteht noch eine Brücke zur Außenwelt. Und am Abend desselben Tages, Sonntag, dem 4. November 1956. Sowjetische Panzer haben heute alle strategischen Punkte der ungarischen Hauptstadt besetzt. Und das heißt, dass in den Straßen noch gekämpft wird. Im Laufe der Vormittagsstunden begann die Flucht vor den vorrückenden Panzerspitzen. 50 Kilometer südöstlich von Wien liegt der kleine Flecken Klingenbach. Hier verläuft der Grenzübergang nach Schopron, nach Ödenburg. Als wir am ungarischen Schlagbaum standen, kamen sie uns entgegen. Flüchtlinge auf Lastwagen und Treckern, in schmutzverkrusteten Personenautos, auf hölzernen Pferdewagen. Diese Frauen und Kinder mit ihren Bündeln und Päckchen auf einem Lastwagen zusammengepfercht, diese Mutter, die ihren Kinderwagen über eine schneeverdreckte Landstraße schiebt, dieser alte Mann, der als einzige Habseligkeit ein Fotostativ gerettet hat. So zogen sie bis zum rot-weiß-roten Schlachtbaum, wo sie österreichische Gebirgsjägerposten und die Schwestern des Roten Kreuzes in Empfang nahmen. Haben Sie ein paar Habseligkeiten mitnehmen können? Gar nicht, so wie ich jetzt sitze. Einen Mantel habe ich an und das da hier. Einige Zigaretten, Schuss, gar nichts habe ich mit, bitte. Und 20 Schilling habe ich mitgenommen. Das ist das Ganze, bitte. Natürlich, es ist ja schwer, die Heimat zu verlassen, mein Herr, nicht wahr? Es ist entsetzlich. Aber unter die Russen zu leben, das ist noch viel, viel fürchterlicher. Wir haben das schon mitgemacht. Haben Sie einmal Angst, dass die Russen eventuell Vergeltung üben könnten für die Tage? Wir haben Angst. Eine Riesenangst haben wir sogar. Ja. Ungarn 1956. Ungarn in den letzten 12 Jahren hat einen Lebensstandard gehabt, das unter jedem Niveau war. Obwohl man immer behauptet hatte, der Lebensstandard ist gut, war es unter der Menschenwürde. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat am 14. September 1957 mit großer Mehrheit die blutige Unterdrückung des ungarischen Aufstandes durch die Sowjetunion und die Haltung der Regierung Kadar verurteilt. Mit 60 gegen 10 Stimmen bei 10 Enthaltungen nahm die Vollversammlung die von 37 Staaten vorgelegte Resolution an, in der es unter anderem heißt: Das gegenwärtige ungarische Regime ist durch die bewaffnete Intervention der Sowjetunion dem ungarischen Volk aufgezwungen worden. Die Vereinten Nationen verurteilen diese Maßnahmen. Argentinien, Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Türkei, Israel, Pakistan, Italien, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Griechenland, Holland, Norwegen, Schweden, Mexiko, Brasilien, Tunesien, Uruguay, Burma. Stimmenthaltungen: Indien, Ägypten, Afghanistan, Jemen, Syrien, Nepal. Und gegen diese Entschließung: die Sowjetunion, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Ukrainische Sowjetrepublik, Weißrussische Sowjetrepublik, Albanien, Rumänien, Bulgarien. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Der 56er Aufstand hat sich tief ins Gedächtnis der Ungarn eingebrannt. Und das auch deshalb, weil er nicht der einzige in der jüngeren ungarischen Geschichte gewesen ist. Hier dazu ein kurzer Ausschnitt aus einem Beitrag von Lutz Molnier aus dem Jahre 1966, eingeleitet und umrahmt von der ungarischen Nationalhymne. Ungarn hat in seiner jüngeren Geschichte drei Revolutionen erlebt: 1848, 1918 und 1956. Sie alle sind nach blutigen Kämpfen und nach vorübergehendem Erfolg gescheitert. Die Revolution von 1848 war eine nationale Erhebung gegen die Fremdherrschaft der Habsburger. Ihre Helden waren der Politiker Lajos Kossuth, der polnische General Józef Bem und der Dichter Sándor Petőfi. Kossuth schrieb, nachdem alles vorüber war: Wir haben nicht gesiegt, aber gekämpft. Wir haben die Tyrannei nicht gebrochen, aber ihren Lauf aufgehalten. Wir haben unser Land nicht gerettet, aber verteidigt. Und wenn einst unsere Geschichte geschrieben wird, werden wir sagen können, dass wir widerstanden haben. Und die erste Strophe von Petőfis Revolutionslied, 1848 entstanden, sie wurde mehr als ein Jahrhundert danach, 1956, erneut begeistert rezitiert. Auf! Die Heimat ruft, Magyaren. Jetzt heißt's, sich zusammenscharen. Wollt ihr frei sein oder Knechte? Hier die Frage, wählt die Rechte. Schwört beim Gotte der Magyaren, schwört den Eid. Schwört den Eid, dass ihr vom Joche euch befreit. Stalin, unter dessen Regime die sogenannten Volksdemokratien Osteuropas entstanden und mit ihm ergebenen kommunistischen Machthabern versehen worden waren, war 1953 gestorben. Nach einer Zeit der Unsicherheit und des Übergangs hatte sein Nachfolger Chruschtschow im Februar 1956 in einer zwar geheimen, aber doch bald allenthalben bekannt gewordenen Rede vor dem sowjetischen Zentralkomitee sich von den Verbrechen der Stalin-Diktatur scharf distanziert. Das war, wie sich bald zeigte, eine für die Aufrechterhaltung der sowjetischen Machtposition in den Satellitenländern und für die Position der dort herrschenden stalinistischen Führer äußerst gefahrvolle Tat. Denn plötzlich wurde überall gefragt und aufbegehrt. Denn plötzlich, und zwar nicht nur in Ungarn, sondern beispielsweise auch in Polen, wurde aufgerechnet und angeprangert, welche Verbrechen während der Stalinzeit im Namen des Kommunismus im eigenen Lande begangen worden waren. In Ungarn war es der Fall des 1949 nach einem Schauprozess hingerichteten ehemaligen Außenministers Laszlo Rajk, der nun stellvertretend für andere wieder aufgerollt wurde. Die Schuld an seinem Tode gab man Matjas Rakosi, dem verhassten langjährigen Partei- und Regierungschef. Die Witwe Rajks, Julia, auch sie war jahrelang inhaftiert gewesen, wurde zu einer Symbolfigur. Nachdem Rakosi im Sommer 1956 gestürzt worden war, sein Nachfolger Ernő Gerő sich aber als nicht weniger hart erwiesen hatte, wuchs die Unruhe von Tag zu Tag. Anfang Oktober 1956 tauchte vom Regime offiziell rehabilitiert Julia Rajk erstmals auf einer öffentlichen Kundgebung auf. Eine hochgewachsene, hagere Frau mit tiefen Linien im Gesicht stieg auf die Rednertribüne. Die Witwe Rajks. Rajk hatte nach der Folterung gestanden, Titoist gewesen zu sein. Auf dem Weg zum Galgen jedoch hatte er ausgerufen: Lang lebe die Volksdemokratie Ungarn. Genossen, begann sie, mir fehlen die Worte, um zu erklären, wie ich mich heute fühle, da ich nach grausamen Jahren der Haft ohne ein Wort, ein Stück Brot, einen Brief oder ein Lebenszeichen von außen, nach einer Zeit der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit mich euch gegenübergestellt sehe. Als ich in das Gefängnis kam, gab ich meinem 5 Monate alten Jungen noch die Milch. 5 Jahre lang hörte ich dann nichts von meinem Baby. Dann wandte sie sich direkt an die Funktionäre mit ihren weißen Gesichtern auf der Bühne und erklärte: Ihr habt nicht nur meinen Mann umgebracht, sondern alle Anständigkeit in unserem Land. Ihr habt Ungarns politisches, wirtschaftliches und moralisches Leben zerstört. Mörder kann man nicht rehabilitieren, man muss sie bestrafen. Wo aber, so fragte sie die Zuhörer, waren die Parteimitglieder, als dies geschah? Wie konnten sie diese Degeneration zulassen, ohne sich zornig gegen die Schuldigen zu erheben? Mit bewegter Stimme stellte sie fest, dass die Partei mit Rajks Hinrichtung den Höhepunkt der Unmoral erreicht habe. Sie forderte eine gründliche Säuberung. Genossen, so rief sie aus, ihr müsst mir in diesem Kampf beistehen. Dann geschah das Unglaubliche. Zusammen mit den Zuhörern erhoben sich auch die kommunistischen Funktionäre auf der Bühne von ihren Sitzen, um Rajks Witwe stehend eine Ovation darzubringen. 2 Tage darauf, am 6. Oktober, wurde Laszlo Rajk und 3 seiner 1949 ebenfalls hingerichteten Mitangeklagten ein nachträgliches Staatsbegräbnis bereitet. Ungarn 1956. Auch nach diesem Aufstand galten die Worte, die mehr als ein Jahrhundert zuvor Lajos Kossuth nach der gescheiterten Revolution von 1848 geschrieben hatte. Wir haben nicht gesiegt, aber gekämpft. Wir haben die Tyrannei nicht gebrochen, aber ihren Lauf aufgehalten. Wir haben unser Land nicht gerettet, aber verteidigt. Und wenn einst unsere Geschichte geschrieben wird, werden wir sagen können, dass wir widerstanden haben. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel Pathos für das eine oder andere Ohr. Aber Ungarn ist nicht das einzige Land im sogenannten ehemaligen Ostblock, das sich während der sowjetischen Besatzung nach Freiheit und Unabhängigkeit sehnt. Und das zeigt sich auch an dem leicht verklärten Blick auf die eigene Geschichte. Zum Schluss der Sendung möchte ich zwei bekannte Figuren des RIAS-Programms zu Wort kommen lassen, die auch für Sie als Archivfans keine Unbekannten sein dürften. Pinsel und Schnorchel. Das sind zwei DDR-Funktionäre, die im Kneipengespräch hinter die Kulissen ihrer Republik schauen. Sechsmal war der Genosse Schnorchel im Urlaub und dann hat ihn Genosse Gläubig vertreten. So auch hier, wo die zwei damit starten, den Ungarn-Aufstand zu betrachten, dabei aber nicht stehen bleiben. Gesendet am 24. November 1956. Na, Genosse Pinsel, ist ja allerhand passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, was? Ach, mein Gott, das kann man wohl sagen. Und kein Mensch hätte sowas vermutet. Also mich zum Beispiel. Ich muss schon sagen, mich hat die Entwicklung vollkommen überrascht. Das glaube ich, Pinsel, dass du überrascht gewesen bist. Du hast eben nicht die richtige Nase für Politik. Und wenn du jeden Tag das neue Deutschland studierst, dann wirst du auch nicht klüger von, was die reale Einschätzung der Lage anbelangt, zumindest. Nee, Pinsel, also ich verlasse mich da lieber auf mein Radio. Genosse, glaube ich, bitte, lass mich damit bloß zufrieden. Du solltest dich schämen, das Gift des Klassenfeindes in dich aufzunehmen. Nein. Diese kapitalistischen Rundfunksender, die wollen uns doch bloß in die Konterrevolution stürzen. Oh, Pinsel, das kennen die doch gar nicht. Na klar. Ja, die Leute gehen doch nicht mit der Flinte auf der Straße, bloß weil irgend so ein Radiomensch was erzählt. Nee, da muss schon was anderes dahinter stecken, bis es so weit kommen kann. Bitte, Genosse Gläubig, du scheinst nicht zu wissen, wie weit die Verhetzung der Reaktion schon gediehen ist. Hm? Bitte, in Ungarn, da sind treue Söhne der Partei vom Weißen Terror ermordet worden. Genosse Gläubig, das sagt doch wohl genug. Ja, Pinsel, das sagt genug. Aber dir haben diese traurigen Vorfälle zu wenig und nicht genug gesagt. Genosse Pinsel, in Ungarn, da hat der Kommunismus über 10 Jahre lang regiert. Na, und was ist das Resultat? Das Resultat ist, dass das Volk die Kommunisten bei der ersten Gelegenheit anfängt zu liquidieren. Ach, das ist ja die Sprache der feindlichen Hetzsender, Genosse Gläubig. Nein, Ivo, das ist das Resultat einer konkreten Analyse der Politik durch die Massen. Aber sowas hast du eben selber noch nie gemacht, Pinsel. In Wirklichkeit hast du doch selber Angst genug gehabt, die letzten 4 Wochen. Aber ich... Ich würde mich gar nicht wundern, wenn du auch so ein Schießding geputzt und geölt hast. Bloß weil du gedacht hast, du kannst noch magnetisch gebrauchen. Woher weißt du denn das, Genosse Gläubig? Och, gewusst habe ich das überhaupt nicht. Aber man kann ja schließlich kombinieren, nicht? Du bist doch ganz genau der Typ, der hier in solchen Angelegenheiten gefragt ist. Na, hör mal, ja. Ja, sowas kennt man schon. Erst Mist machen und nachher will's keiner gewesen sein. Und wenn die Menschen endlich genug haben und aufmucken, dann das Schießholz vorholen, mit dem Karabiner rumfuchteln, Kampfgruppen aufmarschieren lassen und so, nicht? Ich muss mal solche Reden verbieten, Genosse Gläubig. Verstanden? Ich habe keine Lust mir hier die Hetztiraden der Agentensender anzuhören. Ach, Pinsel, Kleiner, nur reg dich doch nicht unnötig auf. Ach, nicht. Und du brauchst doch die Agentensender gar nicht dazu. Weißt du, ich mach das wie Meister Franke vom Redaktionskollegium vom Neuen Deutschland. Meister Franke? Ja, wie Meister Franke. Ich höre immer mal die deutschen Sendungen von befreundeten Staaten. Oder ist Jugoslawien kein befreundeter Staat mehr? Ja, so, ist das schon wieder vorbei? Also, Genosse, glaube ich, das ist eine komplizierte Frage, weißt du? Ich meine, Tito, nicht? Der hat ja natürlich viel Geld von Amerika bekommen. Verstehst du, nicht? Und da muss man schon sagen, also ich meine natürlich nicht, dass er... Schon gut, Pinsel. Ich bin ja nicht hierher gekommen, weil ich deine ideologischen Verrenkungen beobachten will. Nee, wir wollen uns doch ein bisschen vernünftig unterhalten, nicht wahr? Ja. Du sagst, Tito hat Geld von Amerika genommen. Stimmt, hat er. Soll das denn vielleicht auch heißen, dass Tito ein Kapitalist geworden ist? Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Okay, also nein, das ist nicht der Fall. Und außerdem, das waren ja nicht bloß die Amis, die Tito wirtschaftlich geholfen haben. Ihr, also die DDR, die will doch mit der Sowjetunion zusammen für Tito ein ganz großes Aluminiumwerk bauen. Stimmt das nur oder stimmt's nicht? Ja, Genosse, glaube ich, das stimmt. Na schön, wird das nur gebaut oder nicht? Also, da, weißt du, da... Also da, Da bin ich noch ja, nicht... Ja, da bist du mal wieder überfragt, Pinsel, nicht? Ja. Genosse, glaube ich... Ich will dir mal was sagen, ja? Hm? Unterbrich mich jetzt mal nicht. Hm. Das muss mal von der Leber runter. Jawohl. Ich kann mich nur auch bald nicht mehr. Ich hau auch mal die Schnauze voll. Du musst nicht denken, dass ich alles schlucke. Ja, nein. Bis jetzt hast du ja alles geschluckt und hast noch nicht mal ganz große Beschwerden dabei gehabt. Ist dir auch gar nicht schlecht bekommen. Ach, lass mich doch mal ausreden. Ich habe die Schnauze voll. Man weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Wo das da mit der Aluminiumfabrik war, da für Tito, nicht? Da dachte ich, na schön, dem bauen wir so ein Ding, nicht? Und dann ist dieser alte Streit erledigt. Und Gott sei Dank ist Schluss mit dieser ganzen Tito-Geschichte. Und nun fängt das wieder alles von vorne an. Man weiß doch überhaupt nicht mehr, wo dran man ist. Früher, da war das alles so einfach, nicht? Da konnte man die tägliche Rundschau lesen, man wusste Bescheid. Das waren alles klare Sachen. Ja. Arbeit am Bauernmarkt und so weiter und Kriegssitzer und Agenten. Aber heute hat sich was. Der Gomulka da zum Beispiel nicht. Was soll man denn von so einem Kerl denken? Ja. Nun sag doch mal, was man von so einem Menschen halten soll. Ja, bitte, ich weiß bitte, sag schon, mir was mal. Ich von dem denke. Aber was denkst du denn? Also, ganz offen, glaube ich. Ich glaube, der Gomulka ist ein Agent, ein ganz geriebener Agent. Ach. Aber dann hätten doch Chruschtschow und Bulganin jetzt mit einem Agenten einen Vertrag abgeschlossen, oder? Das ist es ja eben. Man kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Rinne in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Früher, da wusste man, dass Tito ein Agent der Monopolkapitalisten ist, nicht? Und heute? Ja, wer weiß denn, ob nicht morgen schon... Was ist denn? Genosse, glaube ich, das ist ja gar nicht auszudenken. Und unser einer kann immer bloß abwarten, was da noch alles kommt. Ja, siehst du, Pinsel, ich bin nur der Meinung, dass gerade das ein großer Fehler ist. Ein Fehler, den die Partei eben gerade auch in Ungarn gemacht hat. Was für ein Fehler? Na, das ist so lange, also man muss schon sagen, dass sie zu lange gewartet haben. Nein, Genosse, glaube ich, eben nicht. Doch. Die hätten überhaupt nicht erst anfangen sollen mit solchen Geschichten, dass jeder Student sein Maul aufreißen kann. Dass die Intellektuellen reden und schreiben, was ihnen da gerade passt. Ja. Und dass sich da so einzelne Zeitungen interessant machen können. Hey, du, das hätte erst gar nicht anfangen dürfen. Ja. Jetzt kann man überhaupt keinen mehr unterscheiden. Jetzt weiß man nicht mehr, wer ein Titoist und ein Agent ist. Oder wer bloß Titoist mit Parteiauftrag ist. Nee, das weiß man manchmal wirklich nicht. Bloß eins weiß man ganz genau, mein lieber Pinsel. Eine Sorte kennt man immer noch ganz genau. Und das sind die alten Stalinisten, was? Ja, das ist noch das Letzte, wo man sich dran halten kann. Dass Molotow jetzt die Kontrolle in die Hand nimmt, Genosse, glaube ich, das ist vielleicht schon ein gutes Zeichen. So, glaubst du? Jawohl, glaube ich, was alles ist denn noch ein gutes Zeichen? Dass Chruschtschow jetzt hysterisch wird und verrückt spielt, ist das ein gutes Zeichen? Oder dass die Russen richtig wütend werden, weil sich die Sache in Ägypten vielleicht doch beruhigt? Ist das vielleicht ein gutes Zeichen, was diese Banditen sich da mit dem Natsch geleistet haben? Sind das alle gute Zeichen? Nee, mein Lieber, das sind Zeichen, dass die Herren Stalinisten nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. In einer solchen Lage, da hat schon mancher Dummheiten gemacht. Aber bitte, wie soll es denn noch weitergehen, Genosse, glaube ich? Ich weiß doch auch nicht, was wir noch machen sollen. Ne? Bei Stalin, da war doch wenigstens Ordnung im Laden. Und jetzt geht alles drunter und drüber. Genosse Pinsel, unter Wilhelm, da wärst du ein Schmuckstück der Gesellschaft gewesen. Und sowas behauptet von sich, dass es gegen die Konterrevolution kämpft. Jawohl, ja, bitte, das tun wir. Ach, du solltest lieber in Schacht gehen und Kohlen hauen, damit die Leute was zu brennen haben, wenn es jetzt kalt wird. Das war's für heute aus den Archiven. Der Ungarnaufstand vor 65 Jahren und wie die Kollegen des RIAS ihn betrachtet haben. Nächsten Samstag gibt es ein Wiedersehen mit den zwei bekanntesten Marionetten des tschechischen Puppentheaters, die sehr oft und das bis heute auf Tourneen in Deutschland sind. Späbel und Horwinek. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.